Er erschafft de facto einen Gesellschaftskörper, er erschafft politische Körper, er erschafft Corporate Identity und er leistet im Prinzip genau das, was der Königsmantel auch geleistet hat, bloß auf eine ganz andere Art und Weise. Nämlich er sagt, der Amtskörper wird über den individuellen Körper hinaus weiterleben. Diese ganze Corporate Identity zielt ja darauf hin, dass es praktisch Körperschaften gibt, die jenseits derer, die sie individuell bekleiden, sowas wie eine Ewigkeit, jedenfalls sowas wie eine enorme Konstanz erreichen. Und eben das ist die Leistung, die der Anzug erbringt, ja, diese Körperschaften zu erschaffen und sie über das Leben des einzelnen Individuums weiter zu erhalten.